Ich habe in diesem Leben schon genug riskiert. Warum sollte ich mein Leben noch weiter riskieren für so einen Bund voller Menschen? Ich habe nachgedacht.